Zeit für unsere Lesung. Den englischen Schriftsteller Aldous Leonard Huxley kennen wir vor allem für ein Buch. Sein bekanntestes Werk ist der dystopische Roman Schöne neue Welt. 1932 erschienen, da hat er ein düsteres Bild der Zukunft entworfen. Aber unter heutigen Bedingungen gelesen, scheinen viele der Prophezeiungen ja einfach nur Realität geworden zu sein. Kommende Woche, am 26. Juli, jährt sich Aldous Huxleys Geburtstag zum 125. Mal. Berühmt wurde Huxley zu Lebzeiten vor allem durch seine Romane und zahlreichen Essays. Er hat aber auch Gedichte, Reiseberichte, Drehbücher und Kurzgeschichten veröffentlicht. Und eine seiner Kurzgeschichten, die haben wir für heute herausgesucht. Sie trägt den Titel Der Anruf. Während uns digital versierten Zeitgenossen die Handhabung des Telefonapparates in der Erzählung in technischer Hinsicht wie aus der Steinzeit vorkommen mag, so bleiben aber doch die Sehnsüchte, Wünsche und deren Zusammenprall mit der Realität. Das ist eine zeitlose menschliche Erfahrung. Es liest Günther Sauer. In Walter Trails Wohnung stand das Telefon auf einem Tischchen neben dem Bett. Für jemanden, der so viel Zeit im Bett verbrachte, der seine Arbeit zumeist darin liegend verrichtete, denn Walter, der Gedichte schrieb, fand, dass er zwischen 9 und 12 am meisten inspiriert war, wenn er sehr ruhig und warm unter den Daunendecken lag und sich nur von Zeit zu Zeit aufrichtete, um sich eine neue Zigarette anzustecken, war dies sicherlich der beste Platz für das Telefon. Man konnte seiner Beschäftigung nachgehen, pflegte er zu erklären, wobei er wunderlicherweise die erste Person Einzahl vermied, was sehr charakteristisch für seine Redeweise war. Man konnte seine Verabredungen für den Abend treffen, ohne den Gedankenfluss der Inspiration unterbrechen zu müssen, der immer augenblicklich einfuhr, wenn man aufstehen und im kalten Zimmer umherlaufen musste. Ja, das Telefon am Bett war eine große Bequemlichkeit, für Walter sogar eine unbedingte Notwendigkeit. Der Gedankenstrom seiner Inspiration war an diesem Morgen sehr träge geflossen. Den ganzen Morgen über hatte er sich abgelenkt gefühlt. Er war unfähig gewesen, seine Gedanken zu konzentrieren. So oft er an seinen Versen weiterschreiben wollte, konnte er nur an Hermione Burgess denken. Und als er sich verzweifelt den knisternden Seiten der Times zuwandte, versuchte er vergeblich ernsthaften Anteil an der politischen Lage zu nehmen. Immer wieder tauchte Hermiones Antlitz zwischen seinen Augen und den orakelhaften Sätzen auf. Es war ein beunruhigendes Gesicht, ähnlich dem jener schönen, gefährlichen Renaissance-Fürstinnen, aber mit einem Zug, der alles andere als italienisch war, sondern eher orientalisch, chinesisch. Sie hatte jene hochgewölbte Stirn der frühen Renaissance-Porträts, deren wächserne Augenlider den Blütenblättern der Magnolie glichen, jene eng und weich über die Knochen gespannte weiße Haut. Die Augen waren lang und ein wenig schräg gestellt. Auch der Mund entsprach nicht ganz dem frühitalienischen Ideal. Er war größer, voller, nicht so schön vielleicht, aber er verlieh ihrem Gesicht jene seltsam eigenartige Schönheit, die beinahe ans Hässliche grenzte. Und dann ihre Art, sich zu kleiden, ihr Haar zu tragen. Walter legte die Times beiseite, um nur noch an jenes helle, weiche Haar zu denken, das glatt aus der Stirne gekämmt in 2 spiralförmigen Flechten über die Ohren gelegt war. Er konnte an nichts anderes mehr denken, als an ihre verblüffend hübsche Kleidung, die so einfach und doch so raffiniert aussah und gemacht war wie ihre Schulmädchenfrisur. Ein so reizvoller Gegensatz zu dem Gesicht, das jung und frisch erschien und doch das Gesicht der Tochter eines alten Papstes war, der hartherzigen Mätresse eines Tyrannen, schön, unnahbar und gefährlich in seiner herausfordernden Sinnlichkeit. Walter machte eine entschlossene Anstrengung und griff nochmals nach der Zeitung. Wenn er schon die erste Seite nicht lesen konnte, dann würde er vielleicht ein wenig Vergnügen an den Theater- und Konzertkritiken finden. Er schlug den Kunstteil auf. Monsieur Wladimir Filipescus Chopin-Interpretation war hervorragend einfühlend gewesen. Im Shaftesbury-Theater hatte Miss Fanny Tremble, die Unverwüstliche, ihre übliche Glanzrolle als unverstandene Frau gespielt. Das Stück war jedoch ein wenig schlechter als gewöhnlich gewesen. Es gab wirklich nichts, was seine Aufmerksamkeit zu fesseln vermocht hätte. Sein Blick schweifte über die Theateranzeigen. Königliche Oper, Covent Garden, heute Abend Madame Butterfly, Mittwoch Meistersinger, Freitag Parsival. Parsival. Er hatte Hermione Burgess von Parsival sprechen hören. Es kam ihm etwas ungereimt vor, aber sie schien tatsächlich für Wagner zu schwärmen. Sie war richtig gehend begeistert gewesen, als auf ihn die Rede kam. »Ich liebe sein Gepränge«, er versuchte sich ihrer Worte und des Tonfalles zu erinnern. Sie sprach sie mit übertriebener Betonung aus, wobei sie mit gehauchten Silben abwechselte, die kaum hörbar verschwammen. »Ich liebe seinen Aufwand, sein Leben und seine Sinnenfreudigkeit.« Seltsam, dachte Walter, diese außergewöhnliche Geschmacksverirrung. Aber angenommen, man würde sich jetzt des Parsival bedienen. Er legte sich ein wenig in seine Kissen zurück, um nachzudenken. Dann, in einem plötzlich gefassten Entschluss, griff er nach dem Telefonbuch. Er würde sie bitten, am Freitag mit ihm in den Parsival zu gehen. Elmer, Badger, Bateman, Beale, rasch blätterte er die Seiten um. Da er sie nur flüchtig kannte, er hatte sie einmal bei Rumbelow und zwei- oder dreimal bei ihren Donnerstagabendgesellschaften getroffen, würde er eine Ausrede erfinden müssen, wenn er sie einlud. Begum, Bilberry, Bosanquet, er würde sagen, man habe ihm eine Loge für den Parsival zur Verfügung gestellt und er habe sie so begeistert über Wagner bei Rumbelow sprechen hören. Nein, Rumbelow erwähnte er besser nicht, zum Teufel mit ihm. Da habe er gedacht, sie würde die Loge vielleicht gerne mit jemandem teilen. Zuerst würde man noch ein Abendessen einnehmen, sehr zeitig natürlich, im Savoy vielleicht. Es war nah beim Theater. Ja, das war das Richtige. Er würde sagen, die Loge sei ihm zur Verfügung gestellt worden. Es wäre eine Unverschämtheit gewesen, die Karten eigens für sie zu nehmen, da es sich ja wirklich nur um eine so flüchtige Bekanntschaft handelte. Boswell, Bub, Buddington, Bumpus, Burdett, Burgess. Frau T.R. Burgess, hier war sie. Langham, 223. So. Er streckte die Hand aus und zog das Telefon zu sich heran, nahm aber den Hörer nicht sofort ab. Er hatte sich selbst im Spiegel des Kleiderschrankes erblickt. Ein bleiches Gesicht unter einer Mähne dunklen Haares. Er war gerade kein griechischer Gott, dachte er, als er sein Spiegelbild betrachtete. Als Kind und auch als Erwachsener war einem oft gesagt worden, man sähe aus wie ein kranker Affe. Nicht, dass sie ihn aus diesem Grund nicht mögen sollte. Kranke Affen waren pathetisch und, ach, so sehr ans Herz greifend. Manche Frauen liebten so etwas. Es war eine Abwechslung nach der derben, rauen, gesunden Sorte Männer. Ruby Dix zum Beispiel hatte so etwas geliebt. Aus reiner Gedankenlosigkeit hatte er ihr den Hof gemacht und sie hatte ihn leidenschaftlich geliebt. Und tat es noch. Er zuckte die Achseln, schauderte zusammen bei der Erinnerung, schloss die Augen und schüttelte den Kopf. Es war zu grauenvoll gewesen. Aber die Frage war jetzt, ob sich Hermione etwas aus dem kranken Affen machen würde. Die derben, rauen, gesunden Handfesten lagen ihr mehr. Es war sonderbar, aber sie hatte seines Wissens niemals jemanden geliebt, der nicht restlos schauderhaft, jemanden, der nicht auf die eine oder andere Weise ein Ungeheuer gewesen wäre. Mit einer Art todsicherem Instinkt war sie stets auf diese Männer aus der Schar ihrer männlichen Bekannten verfallen. Mit todsicherem Instinkt. Obwohl sie auch eine Menge reizender Leute kannte. Einen selbst zum Beispiel. Diese seltsamen, unberechenbaren Frauen. Sie konnte so klug und doch wieder so töricht sein. Sie konnte eine Renaissancefürstin, kühl, nüchtern und gefährlich sein. Und dann doch auf irgendeinen Hanswursten oder Abenteurer hereinfallen, wenn er ihren Weg kreuzte. Eine solche Frau war Hermione Burgess, die Geliebte von Bob Rumbelow. Man konnte es nicht begreifen. Und was so seltsam war, sie schien aus keiner Erfahrung eine Lehre zu ziehen. Walter wusste um ihre Geschichte und hatte verschiedentlich einen verstohlenen Blick in ihre Welt geworfen, lange bevor er sie wirklich kennenlernte. Durch Erfahrung wird man klug, wie die Römer sagten. Aber wir Angelsachsen wissen, dass dem nicht so ist. Erst einmal war da dieser Gauner Burgess gewesen. Sie hat ihn sogar geheiratet. Obwohl es jedem Kind offenbar war, dass es sich bei diesem Mann um einen Rohling und Schurken handelte. 18 Monate später hatte sie sich von Burgess getrennt und sich mit Diamantopoulos, dem schlauen Griechen, eingelassen. Hätte sie nur den Aeneas gelesen, so würde sie gewusst haben, dass es klug ist, die Griechen zu fürchten, auch wenn sie Geschenke bringen. Nicht, dass Diamantopoulos nach allem, was man über ihn hörte, viele Geschenke gebracht hätte. Häufiger hatte er sich 20 Pfund geborgt. Und dann, nachdem sie den Griechen durchschaut hatte, konnte sie keinen besseren Nachfolger als den dicken alten Bob Rumbelow finden, einen Journalisten, genial in seiner Art, ohne Zweifel, aber ein Angeber und Bluffer und so kindisch eitel, dass er vor nichts zurückgeschreckt wäre, nur um ein wenig Gelächter und Beifall zu ernten. Entsprach Rumbelow ihrer Vorstellung von einem Intellektuellen, einem Genie? Was für ein Witz! Was für eine Verirrung! Und jetzt fragte sich Walter, die Hand noch am Telefonhörer, den leeren Blick noch immer auf sein pathetisches und mit einem blauen Pyjama bekleidetes Spiegelbild gerichtet, Würde sie sich überhaupt der Existenz eines so anders gearteten Mannes, eines so kultivierten und bei aller Bescheidenheit von Grund auf anständigen, wie er es war, bewusst werden? Diese Frauen waren so unbegreiflich, so verschroben, ihre Wertbegriffe so fantastisch und verwirrt, es schien aussichtslos, überhaupt zu versuchen, ihr das klarzumachen. Er zog die Hand vom Hörer zurück. Aber das Bild Hermiones mit ihrem bezaubernden, gefühlvollen Lächeln und gekleidet, wie er sie bei Rumbelow gesehen hatte, in schwarzem Tuch und etwas darüber, das einem Knaben-Cricket-Hemd glich, Hermione, doppelt berückend in dieser absurd einfallsreichen Verkleidung, erschien so lebhaft vor seinem geistigen Auge, dass er rasch wieder nach dem Hörer griff. Schließlich konnte man ein Gauner und Possenreißer sein, ohne es selbst zu wissen. Oder vielleicht legte man sich diese Maske nur um. Schließlich kam man weit damit. Scharlatanismus, wenn man ihn zu seinen sonstigen Qualitäten hinzufügte, ist wie eine Null, die man einer Zahl anhängt. Sie vervielfältigt mit 10. Der weise alte Stendhal. Mit ein wenig Praxis konnte man schon lernen, eine Null anzuhängen. So würde er nicht sagen, dass die Loge in Covent Garden ihm überlassen wurde. Das wäre ein Eingeständnis von Schwäche. Er würde sie anrufen, ganz ungezwungen, aus heiterem Himmel, und sagen, man hat für sie eine Loge für Parsival genommen, weil sie Wagner gerne haben, was man von sich nicht behaupten konnte. Wollen Sie kommen? Vorher ein kleiner Imbiss, Freitag, und belegte Brote im bescheidenen Heim auf dem Nachhauseweg. Ja, ganz unumwunden, kühn und nüchtern, würde er das sagen. Er nahm den Hörer ab und legte ihn entschlossen ans Ohr. Parsival, überlegte er, während er aus all den summenden Geräuschen auf ein Lebenszeichen vom Amt lauschte. Parsival war die ideale Unterhaltung für diese Gelegenheit. Und sicherlich wäre es schwierig gewesen, etwas noch Seelenvolleres in irgendeinem Londoner Theater zu finden. Die Gralsmusik im ersten Akt zum Beispiel und die Karfreitagsmusik im dritten. Die Nummer bitte. Langham 2232. 2232, Langham. Die Stimme erstarb. Und Walter war wieder allein gelassen mit den summenden Geräuschen. Es gab nichts, was so unmittelbar die Sinne ansprach, als diese Art erotischer Religiosität. Reihe um Reihe prall gefüllter Trikots auf der Bühne der Folie Bergère hätten es nicht mit Parsival aufnehmen können. Solange man 17 war, hatte einen sowas überwältigt. In kritischer und geistiger Beziehung war Hermione noch 17. Geistig 17 und körperlich 27. Parsival würde einen ganz gewaltigen Eindruck auf sie machen. Ihre Augen würden aufleuchten unter den Magnolienblütenblättern der Lieder. Eine leichte Röte würde um ihre Backenknochen spielen, während sie nach Schluss der Oper unter dem Säulengang von Covent Garden hinausging. Und er, noch aufgewühlt von der Gewöhnlichkeit der Musik, aber befeuert von der erregenden Erwartung, würde sich durch die Menge drängen auf der Suche nach einem Wagen. Schnell, schnell! Diese kostbaren Gemütswallungen legen sich rasch, verrauchen in der kalten Luft wie Parfüm in einem unverschlossenen Flakon. Rasch und geräuschlos würden sie durch die erleuchteten Straßen gleiten. Sie würde neben ihm sitzen, in die Polster zurückgelehnt, nur in Zwischenräumen im Schein der Bogenlampen sichtbar, in einer Folge von kurzen und bezaubernden Enthüllungen. Er würde schweigend dasitzen. Oder würde er sprechen? Walter nahm an, dass er schweigen würde. Gelegentlich würde er ihren Arm, ihre Hand berühren. »Hat sich der Teilnehmer gemeldet?« erkundigte sich eine Stimme. »Noch nicht«, antwortete Walter. »Ich versuche es noch einmal.« In seiner Wohnung würde alles sorgfältig vorbereitet sein. Er würde Kaviar besorgen und verschiedenerlei Brötchen und ein oder zwei Flaschen. Das Licht einer einzigen Lampe würde seine nachimpressionistische Odaliske beleuchten und Hermione würde beim Überschreiten der Schwelle fragen, was ist das für ein Bild? Und er würde nebenbei erwidern, ach, mein Matisse! Und sie würde gewaltig beeindruckt sein. Nein, dachte er, wie er sich das nochmals vorstellte, vielleicht würde sie überhaupt nicht beeindruckt sein. Sie würde noch nie von Matisse gehört haben. Es war wohl besser, nichts im Besonderen zu beleuchten. Plötzlich kam der bewusste helle Ton. Walters Herz schien mit einem Plumps auf ein hartes Pflaster zu fallen. Er presste den Hörer fester ans Ohr. Eine laute, schrille Stimme rief, »Hallo?« »Ist dort Frau Burgess?« fragte er. »Wer?« »Die Wohnung von Frau Burgess. Langham, 2232.« »Falsch verbunden«, sagte die Stimme übellaunig. Walter verlangte nochmals das Amt und wiederholte die Nummer. Während er wieder wartete, malte er sich aus, wie sich Hermione am Freitagabend in seinem Zimmer benehmen würde. Er sah sie vor sich, auf dem tiefen Sofa zurückgelehnt, noch leicht erhitzt, mit leuchtenden Augen. Und vielleicht würde der Wein noch ein wenig nachhelfen. Man würde sie mit weicher Stimme einige Weisen summen hören. Und dann irgendwie, es war schwer, sich den Übergang von der letzten Szene zu dieser auszumalen, ganz plötzlich würde man sie küssen, mit Leidenschaft ihren Mund küssen, ihre zartliedrigen Augen, ihre Arme, ihre Brust. Und sie würde hier in seinen Arm liegen, leise und entrückt lächelnd wie aus einer anderen Welt. Und sie würden beide glücklich sein. Hermiones Stimme drang plötzlich an sein Ohr. »Hallo«, die Stimme war unverkennbar, ein wenig heiser und mit einer wunderlich singenden Intonation. »Ist dort Frau Burgess?« stammelte er, fand sich schrecklich verlegen und schüchtern. »Am Apparat«, sagte die heisere, süße Stimme. »Wer ist dort?« »Hier Walter Trail.« »Wie nett. Guten Morgen, Herr Trail.« »Guten Morgen«, sagte Walter. »Ich rief Sie an«, fuhr er stammelnd fort und verhaspelte sich. Er hatte alles vergessen, was er ihr so kühn und vertraulich sagen wollte. »Das heißt, ich fragte mich, ob Sie kommen könnten oder vielmehr Lust haben, in die Oper zu gehen. Parsival, wissen Sie, am nächsten Freitag. Man hat eine Loge bekommen, wissen Sie, und da man wusste, wie sehr Sie Wagner schätzen, fragte man sich...« Seine Stimme versagte. So hatte er das durchaus nicht sagen wollen. Eine Null nach der Zahl? Oder ein Dezimalstrich davor? »Ich habe es nicht ganz mitbekommen«, in ihrer Stimme klang eine erstaunte Note. »Haben Sie etwas von Parsival gesagt?« »Am Freitag«, wiederholte Walter. »Man hat eine Loge. Dachte, Sie hätten Lust, davon Gebrauch zu machen.« »Das ist ja zu liebenswürdig von Ihnen, Herr Trail.« Wie herzlich, wie wohltönend klangen die üblichen Höflichkeitsphrasen aus Ihrem Munde. Wie reizend von Ihnen, an mich zu denken. Und man erinnerte sich, was Sie über Wagner sagten bei man musste diesen grotesken und verhassten Namen nicht erwähnen. Neulich beim Lunch, erinnern Sie sich? Oh, wie nett von Ihnen. Ich wäre schrecklich gern gekommen, aber... Ach, am Freitag... Verzweifelt legte Walter den Hörer beiseite. Die Stimme quäkte zwecklos hinaus in die Luft. Gelegentlich konnte er ein Wort auffangen. »So liebenswürdig. Tut mir schrecklich leid. Langweilige Verabredung. Leben Sie wohl.« Dann hörte das Quäken auf. Stille trat ein. Walter schob das Telefon von sich fort und legte sich zurück in die Kissen. Er fühlte sich sehr unglücklich und war den Tränen näher als je zuvor in seinem Leben. Der Anruf, die Erzählung des englischen Schriftstellers Aldous Huxley, gelesen von Günter Sauer.